glaub, ich sollte dich mal vor mir warnen. Hör bitte auf, mich ständig zu umgarnen. Ich bin und ich gestehe es ganz ehrlich, in diesen Dingen mittelschwer gefährlich. Es fängt ganz harmlos an mit milden Blicken und mit Kaffee, mit Milch und Zuckerstücken. Bist du als Künstlerin dann noch geboren? So glaube mir, bist du bei mir verloren. Spielst du Gitarre gar oder Posaune, dann hebt sich ganz so plötzlich meine Laune. Und sprichst du schließlich auch noch ein Gedicht, dann brennt mein Herz in einem hellen Licht. Nein, nicht für immer, nur bis übermorgen. Mach dir um unsere Zukunft keine Sorgen. Es gibt ein Wir nur in der Gegenwart. Das ist die Wahrheit, ja, und die ist hart. Noch kannst du gehen, die Türen sind weit offen. Noch kannst du auf ein eigenes Leben hoffen. Denn was ich will, was ich von dir mir stehle, ist nicht dein Körper, Liebste, sondern deine Seele. Für dich wird's schlimm und das ist wirklich schade. Dir bleibt zum Schluss nur einzig die Fassade. Ach was, warum soll ich dich vor mir warnen? Und bitte hör nicht auf, mich zu umgarnen.